Ihr habt natürlich viel Pech, dass wir jetzt um 6 Uhr rumjagen. Es ist kurz nach 18 Uhr, als Anton Klaassen, in Köln besser bekannt als der Lange Tünn, sich mit seiner Besuchergruppe auf den Weg macht. Über den Kölner Ring, in der Innenstadt, nahe der Friesenstraße, dem Partyviertel der Domstadt. Wenn ihr jetzt mit mir geht um 20 Uhr, 21 Uhr, die ganze Diskotheken haben ja noch zu. Was meinst du, wenn ich hier um 19, 11 Uhr rumjagen? Hör mal, die posiere mich wie der George Clooney. Wie ein Hollywood-Star sieht Klaassen nicht aus. Er geht auf die 70 zu. Doch der großgewachsene, schlanke Mann mit braunen Haaren und einer großen Nase hat mittlerweile eigene Autogrammkarten und eine riesige Fangemeinde. Wie heute Abend. 31 Teilnehmer sind gekommen, darunter 6 Frauen. Sie wollen Geschichten hören von früher, aus den 60er, 70er, 80er Jahren, von ehemaligen Türstehern, Clubbetreibern und Zuhältern, die über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Größen im Rotlichtmilieu der damaligen Zeit waren. Einer Zeit, als Köln als die kriminellste Großstadt der Republik galt und mittendrin der Lange Tünn. Er erzählt von Nutten, dem Milieu, Schlägereien. Wenn einer eine Diskothekerin hätte, hätte Glas bestellt, hätte direkt eine K.O. gekriegt. Wenn du hier fragst, hast, warum, hätte direkt noch nicht gekriegt. Gelächter, die Stimmung ist gut. Klaassen, der früher nach eigenen Aussagen Millionen verdiente, landete später in der Gosse, bezog Hartz IV, bevor ihm die Idee mit der Stadtführung kam. Wir haben im Herbst des letzten Jahres eine große Serie gemacht, die Kölschen Millionäre, so hieß das. Carsten Fiedler ist Chefredakteur des Express, der Boulevardzeitung der Stadt. Und haben eben diese ganzen schillernden Figuren aus dieser Zeit, 60er, 70er, 80er Jahre vor allen Dingen, nochmal aufleben lassen. Da gab es wirklich dann überwältigende Resonanz. Zwei hatten sich gefunden. Der Express, der sich als Sprachrohr der Stadt versteht, und eben Klaassen, dessen Geschichten nunmehr in Buchform erschienen sind, als Hörbuch zu kaufen sind oder eben bei den Führungen zu hören sind. Fiedler wundert der Erfolg nicht. Der Kölner liebt es, diese Anekdötchen zu hören aus der Vergangenheit, aus der schillernden Geschichte der Stadt. Und die kann Klaassen liefern. Obwohl noch nicht erschienen, gingen beim Verlag bereits über 400 Vorbestellungen für sein Buch ein. Auf der Website der Zeitung sind die Geschichten von damals, als Köln auch unter dem Namen Chicago am Rhein firmierte, häufig die meistgelesenen des Tages. Doch Lustiges aus dem Milieu, Lachen über Prostitution, das geht manchen zu weit. Also Prostitution ist keine lustige Angelegenheit. Lee Selter beispielsweise. Die blonde Frau war einst in den 80er Jahren die bundesweit erste Frauenbeauftragte einer Großstadt in Köln. Über 3 Jahrzehnte hat sie bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres für die Stadt gearbeitet. Geschichten aus dem Milieu. Für Selter ist das kein Spaß. Für sie bleiben die Geschichten und Anekdötchen Gewalt. Kriminell. Auch Klaassen saß einst im Gefängnis, auch zu seinem Alltag gehörte Gewalt. Die Wahrheit, ein bisschen Wahrheit lassen. Für Selter, die ursprünglich aus Dortmund kommt, ist das schon ein wenig typisch für die Domstadt. Also ich glaube nicht, dass es nur in Köln gibt, aber in Köln hören da alle hin. Also die Geschichten aus Dortmund, da hört keiner hin, die sind nicht sensationell. Auch Express-Chefredakteur Fiedler hat solche Stimmen gehört. Zwar nur vereinzelt, aber immerhin. Kult oder kriminell? Wie geht man um mit diesem Spagat? Chefredakteur Fiedler sieht seine Reporter in der Pflicht. Also wir können uns nicht nur auf die Erzählung von damaligen Akteuren im Milieu verlassen, sondern haben dann natürlich auch nochmal unsere Quellen bei der Polizei oder halt auch bei Experten aus dem Kölnischen Stadtmuseum oder aus einem anderen historischen Kontext. Fiedler sieht sich, den Express, auf der sicheren Seite, betont die Einordnung. Am Freitagabend beim Rundgang in der Kölner Innenstadt ist es dagegen naturgemäß etwas anderes. Die Nas hat 8 Jahre Klassiker und die Nas war mit einer der schönsten Frauen von ganz Köln zusammen. Die hieß Usch. Von Einordnung ist hier wenig zu spüren. Es geht um Belustigung, Partyspaß und letztendlich um das eine oder andere Kölsch, weiß auch Ex-Zuhälter Klaassen. Neben ihm gäbe es zwar auch noch ein, zwei andere Gestalten von damals, aber die sind alle ein bisschen hohl im Karton, die sind ein bisschen standgeblieben. Die sprechen noch von früher, wie das 1960 oder 70 war. Das ist vorbei, das ist eine ganz andere Welt. Die er aber, ob Kult oder kriminell, ab und an wieder aufleben lässt.